weit und breit. Eine Seite wird dir erklemmt. Ein Baum, ein Vogel sind durch die Züge, weht ein Hauch von der Freiheit, die ich brauch. Eine Antwort hab ich nicht, und die Lösung fragt mich. Ich will fliegen.